jede Kommunikation droht zu verändern. Wir verlieren uns in den Weiten des Traums. Man will uns beenden, das macht es vielleicht nicht besser. Doch schaden wird es sicherlich nicht. Noch einmal play, spiel die Töne, die uns verbinden, bevor wir von hier verschwinden. Füll noch einmal die Gläser, wir trinken aus und gehen dann heim, um wieder alleine zu sein. Sicherlich.